Beim verehrten Genossen Kim Jong-un sind Glückwunschtelegramme von dem Vorsitzenden der Revolutionären Partei Tansanias, dem Generalsekretär der Nationalen Widerstandsbewegung Ugandas, dem Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei Russlands und dem Vorsitzenden der Partei Gerechtes Russland eingegangen. In den Telegrammen gratulierten sie Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag und betonten, dass sie die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der PDAK erweitern werden. Sie wünschten Genossen Kim Jong-un gute Gesundheit und einen neuen Erfolg beim sozialistischen Aufbau in Korea und dem Schutz der Souveränität der PDAK.